In diesem Moment hörte man ein lautes Hupen, das Quietschen von Autoreifen und dann einen dumpfen Schlag. Carlo sah sich um. Ein Auto quer auf der Kreuzung, auf dem Boden ein Fahrrad, daneben eine kleine, reglose Gestalt. In einem Moment war Carlo zur Stelle. Der Fahrer stieg aus, schlug entsetzt die Hände über den Kopf zusammen. »Ein Sanitätskasten, schnell!« rief Carlo und beugte sich über das Kind. Er hörte Stimmen hinter sich, das Piepsen eines Handys. »Gut«, dachte er, »dann wird schon ein Arzt verständigt.« Der Junge war bei Bewusstsein, aber unter Schock. Carlo veranlasste das Nötigste. Er ließ sich eine Jacke geben und legte sie vorsichtig unter den Kopf des Jungen. Der Fahrer brachte den Kasten. Carlo fand ein paar Sachen, um die Wunden zu versorgen, am Kopf und an den Knien. Sie bluteten stark, aber sie schienen nicht tief zu sein. Der Junge sah ihn die ganze Zeit über stumm und verständnislos an. »Keine Angst, wird alles gut«, flüsterte Carlo immer wieder und versuchte zu lächeln. Endlich, ganz langsam, ganz leicht, nickte der Kleine mit dem Kopf. »Na also«, er reagiert. Carlo war erleichtert. Er bemerkte jetzt auch die fragenden Blicke der Leute um ihn herum. »Ich glaube, es ist nicht so schlimm«, sagte er leise, ohne jemanden anzusehen. Einige gingen weiter. »Besser so«, dachte Carlo. Trotzdem musste der Kleine dringend ins Krankenhaus. Hier konnte man nichts mehr machen, die Instrumente fehlten. Er tastete den Körper ab, offenbar keine Brüche. Wie hieß dieser Ausdruck auf Deutsch? Glück im Unglück. Hoffentlich war es so. Endlich hörte man eine Sirene, kurz darauf bog der Krankenwagen um die Ecke. Eine Ärztin sprang aus dem Auto, gefolgt von zwei Sanitätern. Sie kniete sich neben Carlo. Er sagte ihr schnell das Wichtigste. Sie hörte aufmerksam zu, nickte immer wieder und sah dann kurz zu ihm herüber. »Sie sind Arzt?« fragte sie. »Ja«, sagte er. »Das heißt, ich habe Medizin studiert.« »Da hat der Kleine aber Glück gehabt«, sagte sie und lächelte einen Moment. Sie fragte weiter, während sie ein paar Instrumente aus ihrem Koffer holte. Carlo antwortete, so gut er konnte, dann untersuchten sie noch einmal zusammen die Kopfwunde. Inzwischen hatten die Sanitäter den Transport vorbereitet. Vorsichtig hoben sie den Jungen in den Wagen. Die Ärztin stieg hinten ein und drehte sich noch einmal um. »Woher kommen Sie?« fragte sie. »Aus Italien, aus Bologna.« »Aha.« Sie lächelte, als ob sie noch etwas sagen wollte. In diesem Moment fuhr der Wagen an. Die Tür ging zu, ein stummer Gruß durch die Fensterscheibe. Der Wagen verschwand um die Ecke. Inzwischen war auch die Polizei da. Sie sprachen mit dem Fahrer. Carlo musste eine Weile warten. Schließlich war er an der Reihe, aber sie wollten vorerst nur seine Adresse, dann konnte er weitergehen.